Schützenball. Heb dir Finger, stirb dein Mann. Heb dir die Hand, der nicht dein Mann. Wer kann sie auf euch etwas erlauben können? Nicht Verzerrer, nicht Säuber, Frieden, Verwehrer, Lügen.